Kundgabe 6447. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.1.1956. Horten der Materie. Anregen des Gegners. Was mein Geist den Menschen vermittelt, ist allein als Wahrheit anzusehen. Und darum muss jegliches Geistesgut, das euch zugeführt wird, mit dieser alleinigen Wahrheit aus mir übereinstimmen. Ansonsten es von einem anderen ausgegangen ist, dessen Bestreben immer ist und bleiben wird, die Wahrheit zu bekämpfen, und der sich dazu auch solcher Mittel bedient, die mich selbst als Ausgang vortäuschen sollen. Was ich den Menschen gebe, wird immer nur dazu dienen, eine Seelenreife zu erlangen, die als eigentliche Erdenaufgabe den Menschen zum Ziel gesetzt wurde, weil meine Liebe ihnen verhelfen will, aus jeglicher materiellen Fessel frei zu werden, um in das geistige Reich nach dem Tode unbeschwert eingehen zu können. Und jedes Wort, das von mir selbst zur Erde geleitet wird, hat immer nur diesen einen Zweck, euch die Seelenreife einzutragen. Ich werde immer nur die Menschen ermahnen, sich frei zu machen, und ich werde euch auch die verständliche Begründung dessen geben. Ich werde euch aufklären, was alle Materie im Grund eigentlich ist und in welcher Weise die Vergeistigung derer in endlos langer Zeit vor sich geht. Meine Sorge wird immer nur eurer Seele gelten, dem Geistigen in der materiellen Form. Das Lösen von der Materie ist ein so bedeutsamer Akt, es ist ein Akt von größter Wichtigkeit, dass nimmermehr mein Wort einer Anregung enthalten wird, Materie zu horten, sie zu vermehren und ihres Besitzes sich zu erfreuen. Dieses alles aber regt mein Gegner an, und ihr dürfet diesen meinen Worten Glauben schenken, dass überall dort mein Gegner Einfluss gewonnen hat, wo jene Erscheinungen verfolgt werden können, dass sich Reichtümer anhäufen, dass diese Reichtümer verwendet werden, um die Augen der Menschen zu ergötzen, dass diese Reichtümer nicht den Zweck verrichten, der allein als Segen des Reichtums anzusprechen ist, arme und notleidende Menschen ihres Elendszustandes zu entheben. Dies wird mein Gegner stets zu verhindern wissen, und daran werdet ihr Menschen auch erkennen können, wo mein Gegner herrscht, und ihr werdet auch gewiss sein können, dass dort auch keine Wahrheit zu finden ist, weil mein Gegner immer gegen die Wahrheit kämpfen wird, in seinem Revier, aber ganz besonders, weil er dort auch seine Getreuen findet, die ihm gefügig sind. Mein Wort aus der Höhe gibt Aufschluss über das Treiben meines Gegners in der letzten Zeit vor dem Ende. Und wer zu den Meinen gehört, der sieht auch die Zeichen des Endes, und er sorget nur noch für seine Seele. Mein Gegner aber will dieses Ende nicht wahrhaben und alle seinesgleichen ebenfalls nicht. Und diese werden angetrieben von ihm, vorzusorgen für eine Zeit, die nicht mehr sein wird. Und die Menschen folgen willig seinen Anregungen. Sie gedenken nicht des nahen Endes, sondern sie schaffen und wirken und planen und bauen für kommende Zeiten und beweisen dadurch ihren Wandel in der Finsternis und ihren Herrn, dem sie sich unterstellt haben. Mein Wort allein ist Wahrheit, und dieses Wort kündet euch an, dass ihr Menschen alle vor dem Ende steht. Glaubtet ihr diesen meinen Worten, so würdet ihr nicht der Gier nach materiellen Gütern erliegen. Ihr würdet immer nur gegenseitig euch die letzte Zeit erträglich zu machen suchen. Ihr würdet mehr der in größter Not lebenden Menschen gedenken, denen ihr helfen könntet. Und ihr würdet euch dem reinen Wort Gottes zuwenden und klar erkennen, wo mein Gegner am Werk ist. Ihr würdet euch dann auch nicht mehr täuschen lassen von Blendwerk, von Lügengeweben. Ihr würdet den Vater der Lüge offensichtlich erkennen, der euch der Wahrheit entfremden will. Denn ihr würdet auch erkennen, wie unterschiedlich das Geistesgut ist, das euch geboten wurde, von dem, was ich selbst euch zur Erde leite. Doch solange ihr selbst jenem zu Willen seid, dass ihr euch stets fester an die Materie kettet, solange werdet ihr auch blind sein im Geist und solange bleibet ihr auch in seiner Gewalt. Ihr steht vor dem Ende und all euer Streben ist vergebens. Darum löset euch von der Materie, ehe es zu spät ist, auf dass sie nicht euer Grab werde. Amen.